Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Stressminimierungs- und Freiheitspodcasts. Mein Name ist Björn Uhrig und in diesem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie du Stress abbauen, Verspannung lösen und so wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge, wie zum Beispiel deine Familie, zur Verfügung hast. Los geht es mit unserem heutigen Thema. Ja, hallo, Björn hier. Ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Heute geht es um unseren dritten Tipp, wie du Änderungen erfolgreich umsetzt. Und zwar Tipp Nummer 3. Aber bevor wir zu Tipp Nummer 3 kommen, erst nochmal zu Tipp Nummer 2. Die Dringlichkeit definieren. Wir haben letzte Woche ein Rating durchgeführt von 1 bis 10. Wie wichtig es dir ist, die Sache, die du ändern möchtest, auch umzusetzen, erfolgreich umzusetzen. Es ging darum, einmal von 1 bis 10 zu raten, und es ging auch dann einmal darum, nach einer anderen Technik, dass du die Dringlichkeit nach oben bekommst und wie du die Dringlichkeit nach oben bekommst. Wenn du die Folge nicht gehört hast, kannst du gerne nochmal die Folge von nächsten Woche hören, denn da, wie gesagt, ist einzeln aufgezeigt, wie du die Dringlichkeit nach oben bekommst, und wenn du die Dringlichkeit nach oben bekommst, steigen die Chancen, dass du die Änderung, die du umsetzen möchtest, dass die Änderung erfolgreich umsetzt, um ein Vielfaches. So, nun aber zu Punkt Nummer 3, eine praxiserprobte Strategie bei der Umsetzung. Warum ist das so wichtig? Ganz kurz gehalten, A, um Zeit zu sparen, und B, eine Möglichkeit zu haben, dass du auch Erfolg hast überhaupt. Denn es gibt für viele Sachen eine Lösung, aber die Frage, ist die Praxis erprobt und ist sie bei uns im Alltag auch umsetzbar? Ich kann dir hier ein Beispiel nehmen. Ich habe jahrelang in Ninting gewohnt und dort ist Yoga auch allgegenwärtig. Und Yoga ist ja nicht nur auf der Matte, sondern es geht auch darum, wie der Kopf funktioniert. Und es gibt etliche Techniken, die extrem gut wirken. Aber das Problem bei einigen Techniken ist ganz einfach, dass es nicht in unseren zeitlichen Horizont, sage ich jetzt mal, hier im Westen eingeht. Ich kann mich nicht 6 oder 8 Stunden am Tag, oder die meisten können sich nicht mit irgendwas anderem beschäftigen. Sie müssen arbeiten, sie müssen gucken, dass Geld nach Hause kommt und so weiter. Das heißt, einige dieser Techniken sind super genial und wirken auch extremst gut auf körperlicher und auf psychischer Ebene, aber sie sind in der Praxis nicht umsetzbar heutzutage mehr. Deswegen ist es nicht praxiserprobt. Das heißt, A, der Zeitgedanke, zweitens auch bei der praxiserprobten Strategie, wo du gucken kannst, es hat schon mal ein Jahr jemand vor dir diese Strategie versucht oder die Strategie. Das heißt, es spart dir auch dahingehend wieder Zeit, dass jemand vorher die ganzen Fettnäpfchen sozusagen gegangen ist, in die Fettnäpfchen getreten hat und schon weiß, was funktioniert und was nicht funktionieren kann. Natürlich musst du das immer ein bisschen individuell auch auf dich abstimmen, aber es gibt einige Konzepte, die zum Beispiel in der Theorie funktionieren, aber in der Praxis einfach nie. Und diese Strategien brauchst du ja dann nicht auszuprobieren. Eine simple und einfach auszuführende, praxiserprobte Strategie gebe ich dir jetzt direkt mal an die Hand. Auch die kannst du wieder bis zur nächsten Woche, bis wir zum nächsten Thema kommen, kannst du einmal ausprobieren, kannst mal gucken, wie sie funktioniert. Sie ist simpel, sie ist einfach, man muss sich nur ein bisschen daran halten, und man könnte schon denken, sie wirkt nicht, weil sie zu einfach ist. Und zwar geht es ja hier um Änderung. Du hast ja schon vielleicht ein Thema rausgesucht, was du gern ändern möchtest, und da komme ich schon auch zu dem entscheidenden Punkt. Ein Thema. Suche dir eine Sache aus, die du ändern möchtest. Step by step, eine nach dem anderen. Wenn du mehr wie eine, je mehr du nimmst, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es nicht einhältst, dass du es nicht schaffst und dass du dann einmal es ausfallen lässt oder es vergisst und dass dein Kopf sagt, du hast es nicht geschafft und dass dann so frustriert wird, dass der Kopf so frustriert wird, dass er aufhört. Das heißt, suche die eine Sache one by one ändern und dann dazu suche dir einen realistischen Zeitrahmen. Wenn du zum Beispiel, bleiben wir bei den 10 Minuten Sport, Bewegung jeden Morgen, bleiben wir bei diesem Thema. Wenn du das zum Beispiel als Ziel hast, sage dann nicht, ich mache ab morgen die ganze Woche jeden Morgen 10 Minuten Sport, sondern beginn wie folgt. Nimm dir die nächste Woche und sage, in der nächsten Woche mache ich mindestens zweimal morgens 10 Minuten Sport. Und du nimmst noch die Prämisse dazu, so schnell wie möglich. Das heißt, versuche es, wenn es Sonntag ist und wenn du montags anfängst, versuche, ob du es gleich montags oder dienstags machen kannst. Starte dann an dem Montag und gucke, ob du an dem Montag Sport machen kannst. Wenn du an dem Montag Sport gemacht hast, dann guck, ob du es dienstags auch machen kannst. Wenn du es dienstags gemacht hast und dann schon zweimal gemacht hast, hält es dich ja keiner davon ab, dass du es öfters machst. Du hast gesagt, du machst es mindestens zweimal und versuchst es so schnell wie möglich in der Woche zu erreichen. Wenn du das, ich sage jetzt mal, das klassische Modell nimmst, wo die meisten anfangen, wie was ändern wollen und sagen, ab morgen mache ich jetzt jeden Morgen 10 Minuten Sport von Montag bis Sonntag, wirst du ein Problem haben, und zwar für den Kopf, dann hast du es nicht jeden Tag geschafft, sondern vielleicht nur fünfmal oder nur sechsmal. Und der Kopf signalisiert dir dann am Ende der Woche, Mist, ich habe es nicht geschafft, was ich mir vorgenommen habe, ich bin ein Versager, mal ganz grob gesagt. Und das, obwohl du von fünfmal, siebenmal, von siebenmal, fünfmal Sport gemacht hast oder sogar sechsmal von siebenmal. Aber du hast dir etwas vorgenommen, siebenmal Sport machen unter dem Strich, du hast es nicht geschafft. Der Kopf sagt, was hast du wieder gemacht? Und er ist frustriert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er nächste Woche dann das Gleiche wieder machen möchte, ist wesentlich geringer, weil er es nicht geschafft hat. Wenn du den Umkehrschluss nimmst, da hast du dir nur zweimal vorgenommen und hast es zweimal gemacht, hast du das, was du dir vorgenommen hast, erfüllt. Das heißt, dein Kopf ist motiviert, das weiterzuführen. Wenn das so war, dass du das zweimal gemacht hast, dann nimm dir für die nächste Woche vor, dass du dreimal oder viermal Sport machst und guckst, ob du das einhalten kannst. Und wenn du das einhaltest, wird dein Kopf wiederum motiviert sein, öfters zu machen. Das kannst du dann immer steigern, wenn du möchtest, ja. Und ein Punkt noch dazu, zu der zweiten Variante, wo ich dir eben gerade erkläre, ist, wenn du nicht zweimal Sport gemacht hast, sondern du hast dreimal Sport gemacht, dann hast du sozusagen deinen Plan übererfüllt, dein Ziel übererfüllt. Das heißt, dein Kopf ist nur nicht motiviert, sondern er ist noch mehr motiviert, weil du nicht erfüllt hast, sondern sogar noch mehr als erfüllt. Das heißt, die nächste Woche danach wird noch motivierter von deinem Kopf angegangen, von dir angegangen sein. Das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht alles zusammen etwas seltsam an, weil du sagst, in der ersten Variante habe ich 5 von 7 Tagen Sport gemacht und in der zweiten habe ich vielleicht nur 3 oder nur 4 von 7 Tagen Sport gemacht. Das heißt, ich habe ja in der ersten Variante mehr Sport gemacht. Ja, hast du, aber es ist nicht so entscheidend am Anfang, wie oft du Sport machst, sondern es geht darum, wie du das deinem Kopf sozusagen verkaufst, wie dein Kopf das wahrnimmt. Und für den Kopf ist es nun mal extrem wichtig, dass er das auch einhält, was er macht, oder dass er es sogar noch übererfüllt. Denn daraus nehmen wir einen großen Teil der Motivation wieder. Allein, dass du diese Sache verstehst, wie der Kopf funktioniert, wie der Kopf da arbeitet, allein daraus wirst dir wesentlich einfacher sein und du wirst auch wesentlich schneller Änderungen in deinem Leben bei Sachen umsetzen und wirst auch so wesentlich erfolgreicher werden. Versuch auch diesen Punkt einmal aus. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest erkennen, wie wichtig praxiserprobte Strategien sind. Versuche auch diese Strategie einmal aus. Du wirst erstaunt und verblüfft sein, wie gut diese Strategie wirkt. Ich freue mich, auch wieder dich dann nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Im vierten Punkt geht es darum, warum es so entscheidend, warum es so wichtig ist, dass du einen Begleiter oder einen Coach hast, warum du deswegen viel schneller vorwärts kommen und viel mehr Änderungen